Ist das denn wirklich wahr, was in der Bibel steht? Wir hören heute so viel anderes. Die Wahrheit des Wortes Gottes können wir erleben, wenn wir tun, was Gott uns sagt. Viele Menschen wollen das nicht. Und dadurch bleibt die Bibel für sie langweilig und wie ein Märchenbuch. Andere erleben das Gegenteil. Ich freue mich, wenn